wieder am Steuer. Es gefällt mir nicht mehr. Lass uns aufhören, Liebesfrieden. Schau mir in die Augen, sag mir die Wahrheit. Gemeinsam und in Ruhe, das ist unser Ort. Hören wir auf zu streiten, lass uns Liebe machen. Keine kalten Worte mehr, nur Wärme. So viele lange Nächte, ohne schlafen zu können. In deinen Armen will ich leben. Alles, was ich will, bist du und nichts weiter. Schließ die Tür, öffne dein Herz. Hören wir auf zu streiten, lass uns Liebe machen. Keine kalten Worte mehr, nur Wärme. Schlafen zu können, in deinen Armen will ich leben. Alles, was ich will, bist du und nichts weiter. Schließ die Tür, öffne dein Herz. Hör mir auf zu streiten, lass uns Liebe machen. Keine kalten Worte mehr, nur Wärme.